Hallo, herzlich willkommen zum Andcast Episode 588 Fair und Nachhaltig. Heute geht's um das Fairphone. Ich habe ja schon damit gedroht letzte Woche, ja, und deswegen möchte ich das auch jetzt tatsächlich machen. Ein paar nähere Infos quasi zu dem Fairphone geben. Ist es denn tatsächlich eine ökologische Alternative? Ist nachhaltig auch langlebig? Das sind Fragen, mit denen ich mich beschäftigt habe und eben mit dem mir zur Verfügung stehenden Material probiert habe zu beantworten. Und ich muss sagen, ja, ich bin zu einigen Schlüssen gekommen. Ja, aber das möchte ich jetzt eins nach dem anderen ganz ruhig euch, ruhig, ich bin ruhig, ja, näher bringen. Also zunächst mal ist ja die grundsätzliche Frage, wie fair kann ein Smartphone produziert werden? Und da scheiden sich eigentlich schon die Geister. Ja. Was ist fair? Was ist nachhaltig? Deswegen kann ich auch nicht unbedingt auf die einzelnen Quellen, zum Beispiel, wo kommt das Kobalt her? Ja, das genutzt wird. Wo kommt das her? Und das will ich auch gar nicht erörtern, weil das ist so ein typisches Problem, wenn man anfängt, päpstlicher als der Papst zu sein, dann hat man ein riesiges Problem, dann kann man nämlich gar nichts machen. Ja. Ob nun die Mindestlöhne, die der Westen für richtig hält, für chinesische Arbeiter durchgesetzt werden, das kann ich auch nicht sagen genau. Auch das könnte, da könnte man auch eine riesige Diskussion darüber starten, wenn man zum Beispiel Firmen boykottiert, weil deren Mitarbeiter nicht genug Geld bekommen, dann fragt man sich natürlich, naja, was bekommen denn die Mitarbeiter dann stattdessen? Genau, die Kündigung. Und das ist immer eine schwierige Geschichte. Hier ist, soll jedenfalls die Firma eben aufpassen, dass da die Mindestlöhne, was immer das auch ist, eingehalten werden. Ja? Und das glaube ich denen auch erstmal schon. Ja? Ohne dass ich jetzt das überprüfen kann. Ja, ganz klar. Aber so viel traue ich dem zu. Also was bleibt, nach was kann man das beurteilen? Ja, wenn man nicht die Grundmaterialien, also die Grundsubstanzen bewerten kann und auch nicht unbedingt nachkontrollieren kann, wie die Arbeitsumstände dort sind, die Bedingungen, ja, dann bleibt nur noch eins, nachzugucken, wie lange und wie gut kann ich das Gerät benutzen über einen möglichst langen Zeitraum? Ist es reparierbar, leicht reparierbar, so dass nicht das komplette Gerät weggeworfen werden muss, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, das Display kaputt geht, ja? Und so weiter. Also das ist das Einzige, was eigentlich zählt. Und natürlich auch, wie lange kann man es denn effektiv nutzen? Und ich rede jetzt hier nicht, das sage ich auch gleich vorneweg, ich will hier jetzt nicht den seltenen Fall oder den Sonderfall wieder nehmen. Ja, man kauft sich ein Smartphone, das benutzt man nicht wirklich richtig und dann kann das auch mal 5, 6 Jahre einfach so jedes normale Smartphone benutzt werden, ja, weil das sowieso, also ist irgendwie eben kaum genutzt wird. Es soll ja auch immer noch Leute geben, die ein Smartphone haben, aber keinen Datentarif. Man, ja, da würde ich dann zum Beispiel zum normalen Telefon raten. Das hält viel länger, braucht wesentlich weniger geladen zu werden und ist auch obendrein noch robuster und auch noch billiger. Ja, klar, ne? Gut. Aber nein, schon für Nutzer, die das tatsächlich nutzen wollen. Nur das kann ich quasi bewerten. Ja, denn wenn man ein Smartphone kauft, das man nicht benutzen will, dann sollte man sich kein Smartphone kaufen. So einfach sieht es aus. Ja. Das ist immer noch als übrigens das Beste für die Umwelt, sich kein Smartphone zu kaufen. Also ich meine jetzt nicht grundsätzlich die Smartphone, den Smartphone-Markt ausschließen wegen irgendwas. Es gibt ja auch wirklich noch solche Ewiggestrigen, die das ganz toll finden und super dann in allen möglichen Foren breittreten und stolz drauf sind, dass sie kein Smartphone haben. Da kann ich nur sagen, die armen Menschen tun mir wirklich sehr, sehr leid. Aber vielleicht kriegt ihr auch irgendwann mal geholfen. Und ansonsten, kann ich eben nur hingehen und sagen, okay, wenn das Smartphone genutzt werden soll. Und da kommen wir dann eben zu mehreren Sachen. Erstmal Reparatur. Das Fairphone, ist es reparierbar? Und hier braucht man nicht lange zu recherchieren, um rauszufinden, dass das absolut mit Ja zu beantworten ist. Und zwar kann man das tatsächlich selbst reparieren. Ja, ob nun natürlich diese eigene Reparatur, also das ist ein Austauschen von einzelnen Modulen, ja, ob das jetzt natürlich besser ist, als wenn man die einzelnen Bauteile austauschen würde, das ist natürlich auch wieder, steht auf einem anderen Blatt, aber ich sag mal, heutzutage ist es nicht üblich, einzelne Bauteile wie Widerstände, Kondensatoren, ähnliches auszulöten und draufzubauen, sondern heutzutage werden auch in Profi-Werkstätten Module ausgetauscht. Das heißt, ganze Einheiten werden ausgetauscht. Und da kommt es eben mal vor, dass wenn eine Hauptplatine kaputt ist, ja, dann wird eben die komplette Platine getauscht. Fertig. Und das ist schlecht. Bei dem Fairphone kann man gleich sehen, das ist so modular aufgebaut, dass eben nicht alles sofort getauscht werden muss. Aber es gibt auch ein paar Punkte, wo man vielleicht etwas Kritik anbringen kann, was zum Beispiel den Austausch des Prozessors betrifft. Da sehe ich eben zum Beispiel keine Möglichkeit, wie man das bewerkstelligen kann. Ja. Aber vielleicht ist es auch zu viel verlangt. Ja. Gut, es ist tatsächlich so, man kann im Shop auch Zubehör bzw. Ersatzteile bestellen. Und dort kriegt man die Batterie übrigens für nur 30 Euro. Auch das ist ja ein Punkt, wo es sehr interessant ist. Wenn die Batterie so halb so viel kostet wie das ganze Gerät, dann ist das vollkommen sinnlos. Also hier muss man sagen, die Preise für die Ersatzteile sind fair. Ja. Die Hauptkameras kann man austauschen. Interessant hier ist, da ist eine Dualkamera drin mit jeweils 48 Megapixel Auflösung. Ja, also Ultraweitwinkel und normale Kamera. Aber da ist noch so eine dritte Aussparung drin. Da ist nichts drauf jetzt momentan. Das kann aber darauf hindeuten, dass vielleicht in Zukunft ein verbessertes Kameramodul zum Upgraden rauskommt, dass man dann eine Triple-Kamera hat. Ja, das wäre durchaus eine schöne Sache und könnte dann so ein Gerät durchaus nochmal von der Laufzeit her verlängern, gerade für die Leute, die dann eben Fotos damit machen wollen und eben dann vielleicht wachsende Ansprüche haben, zum Beispiel eine Telefotolinse würde ich mir ja jetzt schon wünschen, dass die da drin ist. Okay. So. Die Selfie-Kamera kann man ebenfalls austauschen. Ja. Und ja, ich habe noch nie gesehen, dass eine Selfie-Kamera kaputt gegangen ist. Aber okay, man kann es eben austauschen, ja. Vielleicht kann man da irgendwann mal was Vernünftiges statt der Selfie-Kamera einbauen. Das wäre auch mal cool. Der USB-C-Anschluss kann gewechselt werden. Das finde ich gar nicht so komisch, weil wenn man ständig abstöpselt, dann kann es schon mal sein, dass so ein USB-Anschluss auch einen Wackelkontakt bekommt. Ja, das heißt, es ist nicht mehr richtig verbunden mit der Platine und so diese kleinen USB-Anschlüsse, wenn die sich lösen, dann wird das Löten Also die festzulöten wird wirklich ein Abenteuer werden. Ich habe das bei einer Powerbank probiert und ich muss euch sagen, also das hat nicht wirklich gut geklappt. Ja. Von daher ist es gar nicht so blöd. 15 Euro ist auch nicht die Welt. Ja. Fairphone 4 Lautsprecher ist auch mit drin. Ich glaube, da gehört auch die Vibrationseinheit mit dazu in diesem Modul. Wenn ich da das richtig sehe, ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, da gehört auch das Vibrationsmodul mit dazu. Wenn das also das Zeitliche segnet, kann das ebenfalls getauscht werden. Und ja, genauso wie beim Hauptkameramodul, glaube ich, auch noch den Lautsprecher dran ist für zu telefonieren. Ja, ist ja klar, muss ja in der Nähe des Geräts, und das ist wie gesagt alles modular aufgebaut. Ja. Ja, und dann eben auch die Hörmuschel. Ja. Nochmal, wobei es natürlich dann jetzt wieder was Spezielles ist. Hier das Fairphone 4 Display, das ist noch nicht bepreist, ja, ist aber schon in Vorbereitung. Das ist der komplette 6,3 Zoll Full HD Bildschirm, der eben dort vorhanden ist. Und ich glaube, das ist eins der wichtigsten Bauteile und ich hoffe, das wird nicht allzu teuer, denn das ist ja das, was auch bei den Smartphones ja eben mal am häufigsten kaputt geht. Weil wir gerade schon von bestimmten technischen Daten gesprochen haben, ja, die Fairphone 4 Spezifikation, auch wenn sie oftmals falsch im Internet stehen, gerade in der Mainstream-Presse, da hat irgendjemand was geschrieben vom 6,7 Zoll Bildschirm, das ist natürlich falsch, leider. Mhm. Ich hätte gerne einen 6,7 Zoll Screen da dran gesehen, aber es ist ein 6,3 Zoll Full HD Plus Display mit Gorilla Glass 5, Android 11 ist drauf, das ist ein LCD Display übrigens, und das finde ich auch gar nicht so schlecht. Qualcomm Snapdragon 750G, nicht der schnellste, aber auch nicht jetzt etwas, wo man zurückschrecken müsste davor. 48 Megapixel Weitwinkelkamera mit optischer Image-Stabilisierung, ja, auch ein Dualton-LED-Flash ist drin, 48 Megapixel Ultraweitwinkelkamera mit 120 Grad, ja, und da ist auch eine Makrofunktion mit drin. Die Selfie-Kamera ist erstaunlich gut aufgelöst mit 25 Megapixel. Ui, das ist nicht schlecht, wirklich. Das ist Flagship-like, ja. Ganz cool. Und dann eben die Speicherplatzversionen. Es gibt ein Modell mit 6 GB RAM und 128 GB Storage für 579 Euro. Und die Version, die ich auf jeden Fall empfehlen würde, gerade bei dem Prozessor, solltet ihr mehr RAM haben. 8 GB RAM, 256 GB Storage. 649 Euro und da gibt es dann auch mehrere Farben, nämlich grau, grün und grün gepunktet, exklusiv, wenn man es bestellt, auf fairphone.com. USB-C Anschluss, habe ich schon gesagt, Fingerprint Scanner an der Seite dran, wo man auch das Handy einschaltet, also gut, meiner Meinung nach, besser als die mitten oder hinten, meiner Meinung nach. Und Dual-SIM Support mit 4 4G und 5G sowie Nano-SIM bzw. eSIM ist hier auch möglich. Ja. Und was hier offenbar ja gar nicht erwähnt wird, ich hoffe mal, das ist dann auch richtig, weil man sieht es überall, dass hier eine Micro-SD-Karte eingesteckt werden kann. Ich hoffe, das ist richtig. Keine Ahnung, warum das hier nicht steht. Da haben die wohl was vergessen in der Pressemitteilung. Das ist sehr verwunderlich, muss ich sagen. Ihr seht mich oder ihr hört mich ein bisschen ratlos jetzt, weil normalerweise sollte das hier klar sein. Naja, okay. Also, Auf Bildern sieht man jedenfalls, dass hier in dem Gehäuse ganz klar zu sehen ist, ist auch beschriftet Micro SD-Karte und von daher schätze ich mal, wird es auch so stimmen. Ja, genau. Das kann man hier auf dem großen, auf diesem großen Bild sehen. SIM 1 allerdings ist hier betitelt und Micro SD-Karte. Ja. Wie das dann funktionieren soll, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch MicroSD-Karte oder zweite SIM. Also ihr seht mich hier ein bisschen ratlos. Das könnte noch zum Problem werden. aber ja, gut. Kann ich jetzt keine definitive Aussage treffen dazu. So, also erstes Kriterium ist erfüllt. Es ist sehr gut reparierbar. Dann zweitens. Updates. Ja, auch das ist ein Problem. Man kann ein Smartphone länger nutzen, als es Update gibt. Aber man sollte es nicht tun. Und irgendwann wird es auch zu richtiger Gefahr. Und von daher kann da mit einer normalen Benutzung nicht mehr gesprochen werden. Das heißt, wenn für ein Gerät nur 3 Jahre Sicherheitsupdates gibt, ja, dann könnt ihr das 3,5 Jahre benutzen und dann solltet ihr das nicht mehr benutzen als euer normales Gerät, das online ist. Ihr könnt es dann natürlich noch sonst weiter benutzen als MP3-Player, wie ich es zum Beispiel mache. Oder ja, da gibt es die lustigsten Sachen, was man machen kann. Kleine Infodisplays im Haus, Steuerkonsolen, die dann nicht mehr ins Internet zugreifen können, sondern nur noch ins lokale Netzwerk, beispielsweise um eben Geräte zu steuern. Das ist dann okay, ja, wenn es nicht mehr nach außen verbunden ist, kann man über den Router sperren. Das mache ich vielleicht auch mal einen Bericht drüber an anderer Stelle. Aber ansonsten kann man damit nicht mehr wirklich was anfangen. Ja. So. Und Fairphone, die geben eine Garantie für 5 Jahre und da gehe ich mal stark davon aus, dass eben in dieser Garantie auch die Updates mit drin sein werden. Letztendlich hängt es aber auch an Qualcomm, ja, denn auch da müssen Updates kommen von Qualcomm. Wenn die keine liefern, kann Fairphone machen, was sie wollen. Ich hoffe, die haben einen guten Vertrag mit Qualcomm abgeschlossen und sind sich sicher, dass dann auch wirklich 5 Jahre Updates kommen. Ja, und damit ist das, wenn das also eingehalten wird, und da habe ich eigentlich auch wenig Zweifel dran, irgendwie werden die das schon sich im Vorfeld das abgeklärt haben, die kennen ja auch die Situation mit den Updates von den Chip-Herstellern, ja, dass das dann erreicht wird und damit kann man auch das abhaken, ja, auch das ist gegeben, Nachhaltigkeit, was Updates betrifft. So, jetzt kommen wir an einen schwierigen Punkt. 5 Jahre mit dieser technischen Ausstattung wird schwierig. Also, ich habe es ja eben schon gesagt, wenn man das Gerät nicht nutzt, ja okay, dann braucht man diese Ausstattung nicht, braucht man aber auch kein Smartphone. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass man das Smartphone auch richtig nutzen will. Ja, und dazu gehört vielleicht mal ein Spielchen oder vielleicht auch mal mehr ein Spielchen. Ja. Dazu gehört, weil das, ich sag's gleich dazu, wenn er jetzt sagt, aber ich spiele ja nicht mit dem Gerät. Ja, okay, dann herzlichen Glückwunsch. Nur das Problem ist, dass das Zugpferd Nummer 1, das Wichtigste am Smartphone sind die Games. Ja. So, auch wenn man es nicht wahrhaben will, guckt euch die Downloadzahlen an. Das ist neben dem Chat das Wichtigste, was man auf dem Smartphone macht. Spielen. Ja. Sorry, ist so. Gut. Das ist also ein Knackpunkt, wo man sagt, okay, also jetzt im Moment, wenn ihr jetzt dieses Gerät kauft, und holt euch ein aktuelles Spiel. Funktioniert's? Ja, es funktioniert. Funktioniert's gut? Also mit dem Gaming-Phone kann es nicht mithalten. Ja, da seht ihr schon wieder die Einschränkung. Schon jetzt ist eben dieses Gerät nicht das leistungsstärkste, was auf dem Markt ist. Ja, deswegen habe ich auch gesagt, unbedingt die 8 GB RAM-Version nehmen. Mit der 6 GB könnt ihr diese 5 Jahre nicht einhalten. Ja. Ob ihr es mit der 8 GB Version einhalten könnt, 256 GB Storage, das kann ich euch auch nicht garantieren. Also es wird eng werden. Ich würde fast sagen, nein. Also ich kann es für mich selbst definitiv ausschließen. Also ich könnte mit diesem Gerät keine 5 Jahre über die Runden kommen. Ja, weil wenn ich jetzt so einen Prozessor nehme, der bereits nicht ganz an die Leistung rankommt, wie mein altes Honor View 20, das ich schon seit 2 Jahren habe, dann würde ich das Teil wahrscheinlich nach einem Jahr an die Wand klatschen. Unreparierbar. Ja, das geht einfach nicht. Für mich. Ich will aber nicht sagen, dass es dann für jeden nicht möglich ist. Weil es gibt durchaus unterschiedliche Anforderungen an die Geräte. Nur irgendwann gibt es halt einen Punkt, an dem man auch mit einem normalen Nutzprofil einfach nicht mehr zu Rande kommt. Und dann ruckelt es, dann hängt es, dann wird es langsam. Warum? Nein, nicht weil irgendwas im Gerät sich groß verändert hat. Nein, da hilft auch kein Austausch von Bauteilen. Es ist einfach nur deswegen so, weil die Apps immer, immer, immer mehr Leistung brauchen. Ja, und dann das Gerät nicht mehr ausreichend Power hat. Ja? Ich habe es schon so oft gesagt, aber selbst wenn man genau die gleichen Apps hat, ja, die man zum Beispiel vor 3 Jahren drauf hat und vergleicht die heutzutage mit der Leistung, die heutzutage benötigt wird. Das ist unglaublich, unglaublich, was dort mehr an Leistung gebraucht wird, nur um dasselbe zu tun, was vorher ging. Ja, das hat natürlich, das ist nicht Willkür, sondern es ist eben deswegen so, weil die Apps zum Beispiel auch größer werden, mehr Speicher brauchen, deswegen werden sie träger, ja. Und es werden mehr Funktionen hinzugefügt, deswegen werden sie auch wieder träger, diese Apps, und dann brauchen sie auch mehr Power. Und dann werden auch noch Funktionen zum Beispiel geändert, zum Beispiel verbessert. Ja, es ist wirklich eine Verbesserung, aber diese Verbesserung braucht eben auch mehr Leistung. Ja. Und das geht eben durch die Bank weg. Ja, sei es jetzt Google Maps, Gmail, also die Standard-Apps, ja, aber auch natürlich andere Sachen, die man eben drauf installiert hat, brauchen immer mehr und immer mehr und immer mehr Leistung, und deswegen ist 5 Jahre wirklich, wirklich, wirklich lange. Also das ist eine halbe Ewigkeit im Smartphone-Bereich. Ich bin ja schon froh, hier, ich sag's immer wieder, mein Honor View 20, das habe ich damals gekauft, als es eben wirklich Top-Leistungsdaten hatte. Ja, wirklich da zu dem Zeitpunkt 8 GB, 256 GB Storage schon für fast 2,5 Jahren, ja, oder genau 2,5 Jahren. Das war wirklich dann schon, wo man gesagt hat, wow, das ist, braucht man das wirklich? Ja, damals war das wirklich so minimal overpowered, ja, wie man schon schön sagt. Aber heutzutage ist es dann halt nur noch das Minimum. Das Minimum, was ich brauche. Unbedingt. Also weniger geht nicht mehr. Und jetzt hoffe ich, dass ich das wenigstens noch bis April nächsten Jahres nutzen kann. Dann hätte ich 3 Jahre geschafft. Das ist für mich sehr, sehr gut. Und das ist nur deswegen zustande gekommen, weil ich mir eins der besten Smartphones geholt habe, die damals auf dem Markt waren. Ja. Das ist nämlich genau der Punkt. Und da stelle ich mich eben jetzt die Frage, ist nachhaltig produziert auch langlebig? Und diese Frage, die kann ich eigentlich für mich beantworten mit einem klaren Nein. Ja. Und damit ist natürlich auch ein großer Punkt aus der Welt, die das Fairphone besonders machen. Also ich könnte damit nicht 5 Jahre über die Runden kommen. Ist vollkommen unmöglich. Mit dem Gerät könnte ich vielleicht ein Jahr höchstens schaffen. Ja, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Denn egal wie das produziert wird, wenn ich das für ein Jahr kaufe und dann wegwerfe und stattdessen kaufe ich mir ein Gerät, das Top-End Specs hat und kann das 3 Jahre benutzen statt ein Jahr, ist es definitiv, definitiv besser für die Umwelt. Ich nehme das Gerät, wo ich länger nutzen kann. Ja, weil die Ressourcen unglaublich besser aufgebraut sind. Also statt sich quasi in Anführungszeichen drei Fairphones zu kaufen, ja, also zeitmäßig gesehen, ein anderes Smartphone, da kommt die Bilanz wahrscheinlich mit dem anderen Smartphone besser weg. Oder was heißt vielleicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, das ist etwas, was man eben bedenken muss. Deswegen, ich, für mich selbst ist das Fairphone nicht, ich habe auch lange darüber überlegt, weil es hört sich wirklich gut an. Es ist nicht so, dass das jetzt eben langsam ist oder schlecht ist. So übrigens wie die Fairphone-Modelle vorher, wo ich schon bei Erscheinen geguckt habe und habe gesagt, naja, hoffnungslos schlecht, ja. Aber nein, das Fairphone 4 ist wirklich gut, ja, und das ist mehr als ausreichend für heutige Verhältnisse, ja, sogar gut für heutige Verhältnisse mit der großen Ausstattung. Aber hält es 5 Jahre durch? Für die allerwenigsten nein. Nicht, weil es das Gerät nicht gibt, nicht, weil es keine Updates gibt, nicht, weil man es nicht reparieren kann, nicht, weil man den Akku nicht tauschen kann, sondern ganz einfach, weil nicht genug Leistung vorhanden ist, um die Apps und das ganze Gerät normal flüssig zu bedienen für 5 Jahre. Also das ist einfach, das ist nicht drin. Ja, da müsst ihr jetzt hier an Snapdragon 898 oder 888 Plus drin sein. Ja, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Hauptspeicher, 12 GB RAM und 512 GB Speicher. Ja. Wobei, den Storage möchte ich jetzt gar nicht reinmachen. Lassen wir mal bei 256 GB Storage, wird wahrscheinlich auch noch ausreichen, ja. Aber halt mehr RAM wäre gut und vor allem halt ein schnellerer Prozessor. Und dann wäre das schön. Ansonsten hat das alles, was eben auch gebraucht wird. Die Aussicht, dass vielleicht eine neue Kamera dazu kommt, ist auch eine schöne Geschichte möglicherweise. Ja, das wäre was. Ja, die Diskrepanz zwischen Bildern, technischen Daten, die in der Presse stehen und auch die eben jetzt hier teilweise auf der Webseite zu finden sind, das macht mich ein bisschen stutzig. Eben weil es da Unterschiede gibt. Letztendlich muss man eben dann auf die finalen Geräte warten, aber das ist halt nicht sehr vertrauenserweckend, sag ich mal so. Ja, würde ich das Fairphone 4 empfehlen? Ja, ich kann es schon empfehlen, aus dem einfachen Grund, weil ich der Aussage glaube, dass diese Geräte schon bei der Produktion eben so fair wie möglich produziert werden, dass es reparierbar ist. Ja, das ist ein sehr gutes Teil, also von den Leuten selbst reparierbar ist, das ist gut, und dass es eben die Updates gibt. Ja. Und für eine gewisse Kundschaft wird es okay sein. Ja, und ich glaube, dass auch einige das tatsächlich 5 Jahre nutzen können. Aber das wird wirklich eng werden und nicht mal nur für Leute wie mich, die jetzt das wirklich das Maschinchen auch ausnutzen, das sie haben, ja, sondern auch für Leute, die eben nur ein schnelles, performantes Smartphone haben wollen, ohne Ruckler und Wartezeiten beim Bedienen, ja, auch für die wird es eben nicht hinkommen mit 5 Jahre. 3 Jahre vielleicht, ja. Also 3 Jahre, denke ich, würde ein normaler User schaffen. Ich würde 1 Jahr wahrscheinlich damit schaffen, wenn überhaupt. Und von daher, ja, muss man sich das natürlich gut überlegen. Wie gesagt, ist bei Power-Usern oder bei Usern, die eben das Gerät sorgenfrei nutzen wollen, ist ein leistungsfähiges Gerät eigentlich die ökologischere Alternative, weil die das eben zumindest mal in der Theorie noch länger benutzen können, ja, als eben dieses Fairphone 4. Das muss man leider dazu eben auch sagen. die Konkurrenz schläft da nicht. Ja, beispielsweise die Google Pixel Geräte werben auch damit. Google hat auch schon durchsickern lassen, und das ist jetzt auch hier groß als Leak durchgesickert, ja, dass hier 5 Jahre Updates geben soll, auch bei dem Google Pixel. Das Google Pixel kostet ebenfalls 649 Euro, ja, und für mich ist dann eigentlich klar, dass hier eher auf das Google Pixel 6 zu setzen wäre, als auf das Fairphone 4. Denn, wie gesagt, letztendlich wird die Hauptlast darauf liegen, ob man das Gerät de facto noch nutzen kann in 5 Jahren und nicht nur vielleicht. Denn das wird alles, wenn man das früher wegwirft oder nicht mehr nutzen kann, wird alles negiert, was bei der Produktion an Positiven wieder quasi gespart wurde. Ja. Bleibt eben die Reparaturfähigkeit. Klar, das ist definitiv eine Sache. Wer also mit seinem Gerät nicht pfleglich umgeht und Bedenken hat, dass er 5 Jahre damit durchkommt, ohne dass es kaputt geht, für den ist vielleicht dann das Fairphone 4 die bessere Alternative. Aber ansonsten muss ich sagen, die Leistungsfähigkeit ist trotzdem, auch wenn das Pixel 6 nicht das beste Gerät auf dem Markt ist, wird das definitiv von der Leistung her eher 5 Jahre zu nutzen sein als das Fairphone 4. Übrigens soll auch das Pixel 6 Pro diese 5 Jahre Update-Garantie bekommen für Sicherheitsupdates und mindestens 4 Major Android-Updates. Und das ist ein Wort. Damit kann man dann wirklich auch planen. Ich hoffe, Google bringt auch einen guten Reparaturservice dann mit ins Spiel, wenn sie schon diese Geräte zum Premiumpreis verkaufen. Ja, dann sollte hier auch ein Premium-Service vorhanden sein. Und wenn sie das schaffen, dann wäre das schon mal gut. Es gibt noch andere Alternativen übrigens. Ich sage ja immer wieder Ugitel und Ulefone. Da muss man allerdings aufpassen. Ich hätte heute fast für 179 Euro, es ist wirklich wahr, 179 Euro das neue Ugitel WP17 heißt es, glaube ich. Das kriegt ihr übrigens, wenn ihr das jetzt noch bestellt, ja, ist es noch Vorbestellerpreis. Ich weiß nicht, ob es nur noch heute oder morgen geht, ja, aber nicht mehr lange. 179 Euro. Es ist wirklich kein Witz. 179 Euro. Ihr bekommt einen MediaTek G95 Chip. Der ist ungefähr vergleichbar mit dem 750er. Ja. Das Ding hat richtig gute Leistungsdaten. Ja. Ist auch ein Rugged Phone. Also das heißt sehr, sehr, sehr robust. Und damit machen die auch Werbung. Und das stimmt auch. Wurde auch schon des Öfteren getestet. Also das Ding geht gar nicht erst kaputt. Ja, aber natürlich hat alles einen riesen Nachteil, nämlich Updates. Ja, ich hätte es fast gekauft und dann bin ich nochmal kurz zurückgeschreckt und habe gesagt, Moment mal, was ist denn hier mit Sicherheitsupdates und so weiter und OS-Upgrades? Ja, und das sieht es eben bei Ugitel schlecht aus. Also ich konnte da jetzt keine wirkliche Strategie entdecken. Das heißt, man geht davon aus, man kauft das Gerät, ja, so wie es ist, kriegt vielleicht ein Update, also ein Sicherheitsupdate und das war's. Das ist halt der Nachteil von diesen Geräten. Von daher, also 5 Jahre nutzen wird es da auch nicht sein. Ja, und dann bin ich erstmal nochmal zurückgeschreckt davon, ja. Aber wer übrigens da dafür interessiert ist, der kann sich das auf jeden Fall jetzt noch schnell angucken. Wie gesagt, der Preis ist unschlagbar. Wer also jetzt nicht gerade viel Geld auf der hohen Kante hat und ein gutes Smartphone gerade will, übrigens auch mit 8 GB, 128 GB Storage, ja, sogar eine Infrarot-Nachtsichtkamera, richtig cool. Der kann sich das da jetzt vorbestellen und bekommt zu einem unglaublichen Preis. Der Wahnsinn. Ja. Das Fairphone 4 ist zwischenzeitlich in der Mainstream-Presse eigentlich recht positiv aufgeschlagen. Ja. Da ist wirklich gut, was hier zum Beispiel hier die Redaktion von NTV schreibt. Hat mich sogar gewundert, da ist übrigens auch ein Fehler drin, ja, es hat eben kein 6,7 Zoll LCD-Display, sondern es ist eben ein 6,3 Zoll LCD-Display. Also ansonsten ist es wirklich auch gut recherchiert, dieser Bericht. Ja, also wie gesagt, es ist auf jeden Fall ist es ein Gerät, das massenmarkttauglich ist, ja, für die Leute, die eben keine so hohen Anforderungen an das Gerät haben. Aber wie gesagt, diese 5 Jahre, das wird ein Knackpunkt sein. Und ich befürchte fast, dass die wenigsten diese 5 Jahre überhaupt erreichen mit diesem Gerät, weil es dann irgendwann, ja, die Benutzung einfach ein Graus wird. Ja. Ich bin da momentan sehr positiv gestimmt, was das lange Nutzen eines Gerätes bedarf, weil ich habe so gute Erfahrungen mit dem Honor View 20 jetzt gemacht, ja. Das ist das erste Mal, wo ich nach 2 Jahren hingehe und sage, Mensch, ich brauche jetzt eigentlich noch gar kein neues Smartphone, ja, und verzögere das jetzt auch immer wieder, ja. Das ist mir noch nie passiert, sowas, und das ist für mich auch wirklich ein Lernprozess gewesen, ja, kauf das Beste, was es gibt, dann hast du länger was davon. Ja, ist so. Und in dem Fall heißt das Beste tatsächlich das Bestausgestattete, die besten technischen Daten, ja. Und dann hast du länger was davon. Es sei denn, die Updates bleiben aus. Bisher hatte ich Glück, das Honor View hat ebenfalls jetzt seine 3 Jahre Updates beziehungsweise jetzt erst 2,5 Jahre bekommen. Ja, und ich bin guter Dinge, dass es jetzt auch noch die 3 Jahre voll macht. Es war ja auch mal irgendwo so mal im Gespräch bei Honor, ja. 3 Jahre Updates, Sicherheitsupdates. Und ja, damit bin ich dann auch letztlich zufrieden. Ja. Und ja, jetzt muss ich halt gucken, dass ich dann irgendwann eher, wie gesagt, nächstes Jahr dann ein neues Handy bekomme. Und dann habe ich hier schon, sage ich mal, bin ich zufrieden für meine Verhältnisse hier, dass das eben so lange genutzt habe. Aber wie gesagt, so sieht es aus. Ich glaube einfach nicht, dass es mit dem Fairphone 4 es mir so passieren wird, also mir sowieso nicht, aber dass es vielen Leuten so passieren wird, dass die nach 3 Jahren hingehen und sagen, ach ja, da kann ich noch, das kann ich noch 2 Jahre benutzen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also wer ein Smartphone so nutzt, dass er auch ein Smartphone braucht, der kann es nicht 5 Jahre nutzen. Und wer es nicht so nutzt, dass er ein Smartphone braucht, das sollte sich kein Smartphone holen. Das ist nämlich das Beste für die Umwelt. Ja, manchmal muss man einfach die kalte, nackte Logik walten lassen. Ja, und das kann man, wie gesagt, auch beim Google Pixel 6 so rüberbringen, ja, wenn sich das also bewahrheitet und das jetzt am 19., also morgen hier vorgestellt wird, so, das soll ja so passieren, morgen, ja, die Vorstellung, und dann kann man durchaus sagen, ja, also 5 Jahre Updates, und das Gerät wird man auch 5 Jahre nutzen können, sofern das durchhält so lange. Ehrlich gesagt, ich habe weniger Bedenken wegen den Akkus. Also wenn ein Gerät normal in Benutzung ist, wird ein Akku schon seine Zeit halten. Ich hatte damit eigentlich bisher noch keine Probleme. Aber man muss sie immer aufladen. Sobald man das Gerät nicht mehr benutzt übrigens, und es liegt einfach nur so darum, das ist dann der Zeitpunkt, wenn die Akkus kaputt gehen, weil sie dann nämlich tiefenentladen werden und ein Lithium-Ionen-Akku, egal was ihr irgendwo liest, das Schlimmste, was einem Lithium-Ionen-Akku passieren kann, ist nicht das Überladen. Ja, also ich habe das durchaus schon seit vielen Jahren so gehandhabt, dass ich einen Akku, wenn ich ein Gerät also irgendwo einmutte, lade ich den Akku bis zum Bersten voll. Ja, und die funktionieren dann. Aber wenn das tiefenentladen wird, das heißt, wenn du das Gerät vergisst, der Akku entlädt sich, ist der Akku kaputt. Und es gibt keine Möglichkeit wieder mit normalen Mitteln diesen Akku wieder zum Leben zu erwecken. Der wird dann für immer nur minimalste Leistung haben. Ja, Also wirklich nur Minimalsleistung, nur wenige Minuten funktionieren, bis er dann zusammenbricht. Der Akku ist dann kaputt. Ja, so ist das. Wie gesagt, die, wenn Google das hier tatsächlich durchbringt, dann wäre das eine schöne Sache und ja, wäre gut. So, jetzt gucke ich mal, was haben wir noch auf dem Radar des Samsung Galaxy S22. Die haben sich auch was überlegt. Ihr wisst ja, Samsung und Akkus, das ist immer so eine Schwierigkeit. Ja. Das Problem ist, dass ein Akku, wenn der so hochgezüchtet ist und so stark ist in diesen Geräten, ja, dass die Probleme bekommen. Und beim Note 7 musste ja Samsung da einiges an Lehrgeld bezahlen. Das war ja eine massive, auch eine Marketing-Schlappe für Samsung, hat aber keine wirkliche Auswirkung gehabt auf die Verkäufe. Auch sehr interessante Feststellung. Aber jetzt beim S22 wollen die offenbar kein Risiko eingehen und das S22 wird nur 25 Watt Charging haben und das S22 Ultra 45 Watt. So. Also, dass die S22-Geräte nur 25 Watt haben, das ist auf jeden Fall auf Nummer sicher gespielt. Ich finde es gar nicht so schlecht, weil man sollte wirklich auch diesem Ladewahnsinn jetzt mal ein bisschen gegenüber bringen. Es ist nicht wirklich sinnvoll, immer schnellere Ladezeiten zu bringen für die Geräte, die immer länger halten. Ja, also ich meine, was wollen die Leute? Irgendwann müssen sie trotzdem laden. Ja. Weiß nicht. Früh kann mich noch an Geräte erinnern, ich weiß nicht, das waren noch Sachen, ja. Die konnte man 6 Stunden benutzen, da musste man 8 Stunden laden. Ja, ernsthaft. Kein Witz. Ja, ich glaube, das waren die Motorola-Knochen, ja. Motorola 5200. Hat schon mal einer. Lustig. Und jetzt haben wir schon Geräte, die locker mal 24 Stunden durchhalten können und in 2 bis 3 Stunden geladen sind. Ja. Ich glaube, aber mehr braucht man nicht. Also ich brauche kein Gerät, das jetzt 5 Tage hält und dann in 20 Minuten oder 30 Minuten vollgeladen sind. Das ist sinnlos. Auch wenn ein Tag 30 Minuten vollgeladen, nö, soll das? Hallo, ich muss ja noch mal schlafen, ne? Und dann kann ich das Gerät immer noch anschließen. Ja, also irgendwo sind dann natürlich Grenzen gesetzt. Ne? Tja. Also ich finde, Samsung hat es da richtig gemacht. Lieber auf Nummer sicher gehen, die Akkus nicht zu stark belasten, dann halten die länger. Ja? Und es ist die Chance, dass sie abfackeln, ist auch wesentlich geringer. Gute Wahl von Samsung. Das Realme GT Neo 2T in Clay's White ist jetzt aufgetaucht. Bald wird es starten. Ja, das GT Neo 2 ist in Indien bereits gestartet. Das GT Neo 2T soll nach den letzten Informationen auch in Europa erscheinen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Und weil das T hat nämlich einen anderen Chipsatz drin und ihr wisst, ne, MediaTek Rules. Ja. Deswegen finde ich das natürlich sehr, sehr schön. MediaTek Dimensity 1200er Chipsatz gibt Version mit 8 und 12 GB RAM und 128 bzw. 256 GB Storage. Und das ist natürlich eine schöne Sache. 6,43 Zoll Auflösung. Damit hat es genug Power drin. Zusätzlich noch die Realme UI 3.0 und damit ist man erstmal gut ausgestattet, ja, bei diesen Geräten und ich bin gespannt, für wie viel Geld das hier angeboten wird. Kann ich noch nichts Genaues dazu sagen, aber Realme, ja, wisst ihr, so teuer wird es nicht. Bis jetzt ist es jedenfalls, sind die jedenfalls immer treu geblieben. So, jetzt habe ich hier, Moment, jetzt gucke ich mal noch ein bisschen weiter. Ja, die Google Pixel Watch verschiebt sich mal wieder. Ja, ist das überhaupt noch ein Ding? Ja, ich meine, das heißt ja immer, Google Watch kommt und dann heißt Google Watch kommt nicht und oder verschiebt sich. Ja. Es ist ein Drama, also das ist irgendwie so ein Running Gag oder so, habe ich das Gefühl, mit dieser Google Pixel Watch. Ja, diesmal sollte sie ja eigentlich kommen, aber die scheinen sich jetzt wohl doch zu wieder verzögern. Ein Tipster hat gesagt, wegen den Chip-Shortage, also wegen dieser Knappheit an Computerchips, kann die jetzt nicht rechtzeitig auf den Markt kommen. Jo. Also irgendwas kommt ja bei der Pixel Watch wohl immer dazwischen. Ja, falls die überhaupt jemals rauskommt, ich weiß nicht. Naja. Ja, weil wir es schon von Nachhaltigkeit haben, also was das Kameramodul vom Pixel 6 Pro angeht, ja, da ist es genau das Gegenteil eigentlich. Ja, ich hoffe, dass es nicht auch bei dem Pixel 6 so ist. Und zwar hängt da wohl das Kameramodul direkt mit dem gesamten Gerät zusammen. Also nicht physisch, sondern elektronisch. Ja? Und man kann nicht einfach nur jetzt das Kameramodul austauschen, sondern man muss da weitere Komponenten im Gerät mit austauschen, sodass selbst Servicefirmen, die Reparaturen durchführen, nicht das Kameramodul austauschen können, sondern die müssen das dann an den Hersteller zurückschicken, also einschicken. Ja? Das ist heftig und das ist natürlich genau das Gegenteil von reparaturfreundlich. Das ist reparaturfeindlich, ausgesprochen reparaturfeindlich. Und da werden selbst die Werkstätten, die hier diese Reparaturen durchführen, also die Profi-Werkstätten, werden da nicht sehr begeistert sein. Und wow, das ist schon ein Ding. Ob es dann letztendlich den Konsumenten groß interessieren wird, wird wieder eine andere Geschichte sein. Vor allem muss man auch mal schauen, ja, ob das überhaupt zu einem Problem wird, dieses Kameramodul. Ja, wenn die Geräte robust genug gebaut sind, dann sollte das eigentlich auch kein großes Problem sein. Ja, wie gesagt, das Kameramodul selbst ist eigentlich das, was am seltensten kaputt geht. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist es auch so, dass es andersherum nicht so richtig funktioniert. Ja. Das heißt, dass wenn bestimmte Bauteile, zum Beispiel die Platine, von dem Hauptgerät ausgetauscht werden muss, auch ein neues Kameramodul eingebaut werden muss, weil das alte Kameramodul mit der neuen Platine nicht mehr funktioniert. Und deswegen wieder zum Hersteller einschicken. Wow. Heftig. Nun ja. Ich bleib da mal dran, mal sehen, was da passiert. Ah, wir sind heute so mit Kameras beschäftigt, ja. Das Sony Xperia 1 Mark IV wird ein großes Kamera-Update bekommen. Ja. Was immer das auch heißt, ist jetzt durchgesickert, dass es möglicherweise ein 50-Megapixel-Modul sein wird von Sony, ein IMX766-Sensor. Ja. Sowohl der als auch ein 48-Megapixel-Sensor, ein IMX689 oder 789 und auch ein 48-Megapixel-Sony IMX582 beziehungsweise 586. Damit hätten wir ein starkes Triple-Kamera-Setup, ja, das mit den ausgezeichneten Sony-Kameras bestückt ist. Muss nur noch die Software stimmen und dann könnte Sony mit einem guten Kamerasmartphone auftrumpfen. Ja, mal sehen. Was den Preis angeht, da wage ich noch nicht mal drüber zu spekulieren, denn ich befürchte, der Preis wird dann wieder mal astronomisch werden, so wie immer bei den Smartphones von Sony, was dann natürlich sehr, sehr schade ist. Ja, Honor X30 Max. Ja, ich meine, man darf ja mal ein bisschen wieder in vielleicht ein bisschen schwelgen in technischen Träumen, ja. Auch wenn das Honor X30 Max jetzt nicht unbedingt ein Hightech-Monster sein wird, es hat ein paar Sachen, wo ich sage, wow, Das könnte gar nicht so schlecht werden. Ja, 7 Zoll Screen, das ist für mich natürlich schon mal sehr, sehr gut. 6000 mAh Akku, auch super genial. Mit einem Dimensity 1100 Prozessor finde ich auch gut. MediaTek, cool. 64 Megapixel Kamera und ein 2 Megapixel Makrosensor und ein 2 Megapixel Tiefensensor für den Bokeh-Effekt. Naja. Also mit der Kamera gewinnt man sicherlich keinen Blumentopf, aber sie wird auch nicht schlecht sein. Ja, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, ist das jetzt das Nonplusultra? Nö. Überhaupt kommt mir so vor, dass Honor noch immer zögert, in Europa die Geräte auf den Markt zu werfen. Ich weiß nicht, was dahinter steckt, keine Ahnung. Das Honor 50, das soll ja jetzt demnächst rauskommen. Ja, das ist ja fest angekündigt. Aber mal gucken, wie das jetzt sich noch entwickelt. Ich bin mittlerweile mehr als skeptisch bei diesem Honor, bei diesen Honor-Geräten. Ja. Und auch Huawei macht mir Sorgen, was das, was die Geräte angeht. Also dieses Nova 8i, was für Europa angekündigt wurde, das ist so, naja, so nicht sagen, dass ich es noch nicht mal hier erwähnen würde, wenn ich auch das Nova 9 noch mit dabei gewesen wäre, mit der Ankündigung. Ja, also das Nova 9 hat wenigstens noch 50 Megapixel Ultra Vision Kamera, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, 4300 mAh Akku, 8 GB RAM, 128 GB Storage und soll aber 499 € kosten. Also, ich weiß nicht, ja, Snapdragon 778G Chipsatz. Und klar, also Harmony OS 2.0, kein Standard Android drauf. Ja, das will ich nicht negativ bewerten, aber okay. Und das Nova 9 hat dann wenigstens noch von den Kamerasetups 50 Megapixel. Hauptkamera 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, 2 Megapixel Tiefenkamera und 2 Megapixel Makrokamera. Warum kein Telefoto? Ich weiß es nicht. 32 Megapixel Selfie-Kamera, wow, total overpowered. 4300 mAh Akku, habe ich glaube schon gesagt. Und ja, gut, okay. Ne? Ihr seht also, schlecht ist nicht, aber Huawei ist doch irgendwie nur noch ein Schatten seiner selbst, oder? Das ist doch nur noch ein Schatten seiner selbst mit diesen Geräten. Das ist der Kick ist weg. Ja, der Hightech Overkill ist weg. Und das kommt auch bei Honor so vor, übrigens. Ja, die haben sich ja von Huawei abgekapselt, aber auch da kommt mir das so vor, dass dieser Overkill weg ist erstmal. Und das ist, naja, wie soll ich sagen, 0815 Geräte sind für, naja, nicht gerade billigen Preisen. Ja. Also, ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht und es scheint sich jetzt wirklich, also nicht mehr zu verheimlichen zu lassen, dass sie da sehr starke Probleme haben und ziemlich unter Druck geraten sind bei der Herstellung von Smartphones. Ja. Anders ist Black Shark. Da kommt jetzt das 4S Pro auf den Markt. Ist angekündigt für umgerechnet $420 in China. Das, was es bei uns kosten wird, wenn es bei uns rauskommt, keine Ahnung, aber keine $420. 6,67 Zoll Display, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz und die haben wirklich einiges da eingebaut, was man sagen kann, ja, das ist ein echtes Gamer-Power-Phone. Das 4S und 4S Pro hat UFS 3,1 und ein SSD-Storage-Chip im RAID-Setup eingebaut, das unglaublich schnelles Lesen und Schreiben auf dem Smartphone-Speicher möglich macht, heftig, dann, gut, 4500 mAh Akku, ja, verrückte 120 Watt Fast Charging, das ist absolut verrückt, ja, hat eine 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, 2 Megapixel Tiefensensor, 20 Megapixel Selfie Shooter, und das 4S Pro hat eine 64 Megapixel Hauptkamera, ja, während das 4S ohne Pro als Hauptsensor dann 48 Megapixel Kamera hat. Gibt übrigens noch Gundam Version, ja, die wird es bei uns bestimmt nicht geben, weil die guten Sachen gibt es ja nur in Asien, ja, wir kriegen nur so die zweite Garnitur. Jedenfalls gibt es da dann auch noch verschiedene Versionen davon, ja, und Speicherausbau, ja, sag mal so, 12 GB, 128 GB Storage, beziehungsweise 12 GB, 256 GB Storage, das sind die Hauptgeräte. Offenbar werden diese zumindest in Deutschland herauskommen, denn hier steht auch schon der Europreis mit drauf, also für die 256 GB Variante, das soll nur mit 440 Euro zu Buche schlagen, das wäre ja wirklich ein fantastischer Preis. Sollte sich das bewahrheiten, dann wäre das wirklich fantastisch. Das 4S Pro übrigens, ja, das gibt es in der größten Version mit 16 GB RAM und 512 GB Storage für sage und schreibe nur 740 Euro. Ich kann nur hoffen, dass das bald rauskommt bei uns. Das wäre so ein Gerät, wo ich sagen kann, okay, also wenn ich mir das Teil hole, das kann ich zumindest technisch wieder 3 Jahre mindestens benutzen. Und Updates werden wir sehen. Das ist natürlich wieder auf einem ganz anderen Blatt. Die TicWatch Pro 3 Ultra. Also ich sage mal so, auf die PixelWatch braucht man gar nicht zu warten. Das ist die Uhr für die Hightech-Fans. Ja, definitiv. 1,4 Zoll AMOLED-Screen. Ja, mit 326 Pixel pro Zoll Auflösung. Ja, ein Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Prozessor. 1 GB RAM. 8 GB Storage. Der Akku mit 577 mAh für eine Uhr eigentlich ganz okay. Ja, IP68 und Miele-Standard 810G. Bluetooth 5.0. Wi-Fi LTE ist optional, aber erhältlich. Ja. Hat die verschiedensten Sensoren natürlich drin, wie es für eine Smartwatch gehört, und ist mit dem Wear OS ausgestattet. Google Pay ist möglich, NFC-Chip ist eingebaut. Ja. $299. Ich würde mal sagen, so kann man das auch veranschlagen, dann in Euro. Und damit ist das eine recht interessante Smartwatch. Ob es bei uns hier in Europa dann auch eben diese Zulassung bekommt für dieses spezielle Heartrate-Monitoring, also die Herzüberwachung mit AFib Erkennung, ja, also das heißt so, das ist so ein Vorhofflimmern, ja, wenn das die Uhr erkennt, sollte man schleunigst zum Arzt gehen, ja. Das wird sich noch zeigen. Jedenfalls sind die Sensoren offenbar drin. Ja, das ist wie ein Einkanal-EKG. Da muss man dann irgendwo an die Uhr den Finger legen. Und dann hat man zwei Messpunkte sozusagen. Das ist, anders geht's nicht. Also wenn ihr mal irgendwas findet und ihr müsst nicht irgendwie eine zusätzliche Anode anschließen oder irgendwo drangreifen, dann kann das nicht funktionieren. Das ist dann einfach nur ein Fake. Ja? Also das muss man haben, sonst ist es, ja, geht einfach nicht. Weil so, wenn ihr dann ja, das am linken Arm habt und tut mit dem rechten Finger da drauf tippen, ja? Und dann habt ihr quasi einen geschlossenen Kreislauf, ja? Also Stromkreislauf, und damit habt ihr zwei weit auseinanderliegende Punkte, die ihr dann miteinander verbindet, und dann ist das Ding recht gut. Ja, ist sozusagen ein Upgrade von der alten TicWatch. Die gibt es jetzt nicht mehr. Stattdessen gibt es jetzt eben nur noch diese Pro 3 Ultra. Und ich finde, das haben die gut gemacht. Sieht wirklich so aus, als ob das eine Alternative wäre zu der Galaxy Watch 4, ja, die im Prinzip ähnliche Leistungsdaten hat, ja, wie dieses Gerät hier eben auch. Und das soll was heißen, zumal die hier deutlich günstiger ist als die Samsung Watch. Ja, coole Sache eigentlich. Und deswegen auf jeden Fall eine Überlegung wert, ja. Also TicWatch könnt ihr auch im Internet finden, logisch. Und mal auf den Seiten gucken, was die da so alles anbieten. Wie gesagt, das mit dem AFib, das wird sich dann noch zeigen, sobald es hier dann offiziell erhältlich ist. So. Jetzt gucke ich nochmal, was habe ich noch nicht? Ah ja, Xiaomi Mi 12, da ist wieder was Neues aufgetaucht. Und zwar hat es eine Keramikrückwand mit 5000 mAh Akku. Eine Keramikrückwand ist schon mal gut. Wenn der Akku anfängt zu kugeln, dann passiert nicht viel auf dem Tisch, ne? Ja. Wie auch immer. Auf jeden Fall sieht es mal sehr interessant aus. Diese Kamera-Array zusammen mit einem Display auf der Rückseite ist schon außergewöhnlich. Ja, ist ein kleines Display drin. Und wenn ich das so sehe, ist es auch tatsächlich ein Touchscreen, alles drum dran. Ja, das ist wirklich eine fantastische Geschichte. Ich glaube, das ist auch mehr als nur ein Gimmick, weil man das eben dann für Selfies machen zum Beispiel nutzen kann mit der Hauptkamera. Was ganz cool ist und eben auch als Always-On-Display vielleicht konfigurieren kann und dann die wichtigsten Funktionen einfach hinten, ja, aufrufen und benutzen kann. Ja. Das ist meiner Meinung nach eine ganz, ganz nützliche Geschichte. Gut, viel mehr weiß man da jetzt noch nicht drüber, deswegen, ja, ne. Machen wir jetzt erstmal hier nicht mehr weiter. Da kommen sicherlich noch viele, viele, viele Aussagen zu diesem Xiaomi Mi 12. Viele Android-Flagship-Geräte werden 2022 den MediaTek Dimensity 2000 nutzen. Und das freut mich natürlich sehr. Und MediaTek baut hier seine Aktivitäten auf dem High-End-Prozessormarkt weiter aus. Das sehe ich sehr, sehr gerne. Man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass diese Dimensity 2000 Geräte jetzt allzu billig sind. Also diese Illusion kann man, glaube ich, gleich wieder nehmen. Diese Geräte werden auch vielleicht etwas günstiger sein als die Geräte mit Snapdragon 898, aber nicht so große Unterschiede haben wie vielleicht jetzt mit den Dimensity 700er Prozessoren oder Dimensity 1200er Prozessoren. Da sind die Preisunterschiede ja zu den vergleichbaren Snapdragon Geräten sehr, sehr hoch. So hohe Unterschiede wird es da nicht mehr geben, weil die eben auch sehr, sehr viel momentan pushen müssen. Neue Fertigungsstraßen, neue Technologien einsetzen dafür und deswegen wird sich das etwas annähern an die Snapdragon-Geräte. Immerhin sollen diese Chips jedenfalls wesentlich weniger Energie verbrauchen als die Snapdragon-Prozessoren und da haben die auch viel Erfahrung drin bei MediaTek, das hinzubekommen. Ich bin sehr gespannt auf die Dimensity 2000 Geräte, die dann eben rauskommen werden. Angeblich sollen sich namhafte Hersteller hier schon gesichert haben, diese Dimensity 2000 Prozessoren und damit werden wir dann sehen, wie das hier weitergeht. So, Nova 9 hatte ich jetzt schon erwähnt gehabt, ne, genau, 499 Euro habe ich auch, glaube ich, gesagt gehabt, genau, soll das sein für die 8 GB, 128 GB, was so nur für den Fall, dass ich es vergessen habe nochmal, ne, hier, jeder will ja Chips, herstellen momentan. Ne? Vivo will seine eigenen Chips herstellen. Xiaomi will eigene Chips herstellen für seine Smartphones. Samsung macht's eh schon. Ja, jetzt MediaTek und Snapdragon bauen eine riesige Konkurrenz auf gegeneinander. Ja, und viele andere Hersteller wollen auch irgendwo ihren eigenes Chip-Imperium haben. Ja. Apple hat's ja schon, ne, mit dem Apple eigenen Prozessor sozusagen. Und jetzt kommt etwas ins Spiel, wo laut CNBC die Landschaft von den Prozessoren doch vielleicht ziemlich stark verändern könnte, denn Amazon will jetzt auch mehr Chips in Zukunft selbst entwickeln. Amazon als Chip-Entwickler, ui, das haut mich ja ehrlich von den Socken. Ne? Ist nicht ganz klar, wo diese Chips dann eben eingesetzt werden sollen, ob die jetzt mehr für die eigenen Servermaschinen sind. Das sieht fast so aus. Ja? Aber es ist natürlich nicht weit weg zu denken, dass die dann vielleicht irgendwann auch anfangen, eben für andere Geräte, für im Mobiles, ja, dann eben Chips zu entwickeln. Sie haben ja jede Menge Geräte, die mit mobilen Prozessoren laufen, beispielsweise die gesamten Echo-Geräte, ja, auch TV-Geräte, die in Kooperation mit verschiedenen Firmen angeboten werden und eben so ein Echo beinhalten, ja. Und also da könnte durchaus ein großer Markt vorhanden sein. Also nicht nur ihre eigenen Tablets, sondern ja, viele Geräte, die benutzen. Da sind übrigens meistens MediaTek-Prozessoren bisher drin. Also da kann MediaTek aufpassen. Ja. Wenn Amazon wegbricht als Chip-Besteller, das sind viele, viele, viele Millionen Chips, die hier verbraucht werden bei Amazon. Aber wie gesagt, jetzt erstmal wollen die sich wohl konzentrieren drauf, auf die Cloud-Server, auf die eigenen, dass die mit eigenen Prozessoren betrieben werden. Neoverse N1 CPU, ja, da werden schon mal solche Gegenüberstellungen gemacht. Also ich finde es ganz, ganz interessant, aber naja, ist noch im frühen Stadium. Mal sehen, was da noch kommt. So, werde ich hier verlinken, das nächste Thema, wird auch gar nicht so viel darüber sprechen, dann könnt ihr euch selbst mal ein Bild machen, und zwar die 5 besten Smartphones hat GIST China gekürt. Ich fand es sehr, sehr interessant, die besten 5 chinesischen Smartphones, muss ich wohl dazu sagen, ja. Und ganz weit oben ist das Poco X3 Pro, meiner Meinung nach auch gerechtfertigt, mit einer guten Ausstattung, einer sehr guten Ausstattung übrigens, ja, Snapdragon 860 mit 8 GB RAM, 256 GB Storage, das ist schon mal was, ja. Dann Realme 8 5G ist auch mit ganz oben dabei und ansonsten guckt mal durch, was ihr da noch findet. Ich finde es ganz, ganz spannend und dann, es kommen ja immer wieder die Fragen, welches Gerät würdest du gerade empfehlen und so weiter und guckt da mal rein, wenn ihr was Günstiges wollt, das aber auch genug Power hat, eben um euch da nicht gleich wieder die Nerven blank liegen zu lassen, ja, so wie es bei mir immer ist. Also die ersten 3 Geräte sind auf jeden Fall schon mal top. Ja. Ich würde sogar sagen, die ersten 4 Geräte, die kann man schon ins Auge fassen. So, Ugitel WP17 habe ich gesagt, wer für 179 Euro knapp ein Smartphone will, das wirklich jetzt schon genug Power hat, 8 GB RAM, 128 GB Storage, jetzt vorbestellen, 179 Euro macht's, oder nicht, ja, und dann werdet ihr sehen. Dann noch was Kurzes, Epic Games, ja, hat ja gegen Apple geklagt, aber die haben auch Google verklagt, ne, es ist nur nicht so breit getreten worden, ne. Und jetzt klagt Google gegen Epic Games, also sozusagen eine Gegenklage, auf finanzielle Entschädigung, weil die durch den Einsatz, was gegen die AGB verstoßen hat von Google, ja, die haben also quasi an dem Store vorbei Geld verdient. Das ist nicht erlaubt laut Google Play Store Richtlinien und damit wollen die jetzt Schadenersatz haben und zwar nicht wenig. Epic Games hat bereits in einem Gerichtsverfahren 6 Millionen US-Dollar Strafe an Apple zahlen müssen Und hier müsst jetzt auch wohl Geld an Google fließen. Ist noch nicht ganz raus. Wie gesagt, ist jetzt erstmal eine Klageschrift verfasst worden und mal gucken, wie da das Gericht entscheidet. Da Apple war das Urteil gegen Epic vernichtend und ja, ich sag ja, ne, also ja, wenn man zu gierig ist, ja, dann kriegt man auch mal auf die Mütze. Also, ne, hat wohl nicht so funktioniert, die großen bösen Konzerne verantwortlich zu machen für alles Mögliche, ne, verantwortlich zu machen, dass man nicht genug Kohle verdient. Vielleicht sollte man auch einfach mal mit einem Erfolg zufrieden sein. Ja, mit den vielen, vielen zig Millionen, die man abgesahnt hat an Einnahmen durch Play Store und App Store. Aber ne, wer nicht zufrieden ist, kriegt irgendwann mal dann auf den Deckel. So, und dann war noch was Interessantes. Das ist eine gute Frage, die ich auch schon immer in den Raum geworfen habe, immer wieder mal, ja. Wie sieht's denn eigentlich aus mit mit dem Datenhunger von anderen Anbietern außer Google? Ja? Man sagt ja immer, Google schlimm und so weiter. Also sucht man nach Alternativen, ja, Firmen, die eben nicht mit Google so zusammenarbeiten, ja, direkt und hofft dann, dass die eben weniger Daten abziehen. Aber die Realität sieht etwas anders aus. Vor allem deswegen, weil eben sobald man Google-Dienste nutzen will, Google auch Daten bekommt. Also könnt ihr auch Lineage OS holen, ja. Die senden auch Daten an Google. Ja, das hat sich jetzt hier laut einem Heise-Bericht herausgestellt. Ja, vor allem, beziehungsweise wenn man das Drittanbieterpaket OpenG Apps installiert. Und irgendwo ist das ja auch klar, also das ist jetzt kein Skandal oder so, ja. Wer Google Apps benutzt, liefert unweigerlich Daten an Google. Also wer das nicht will, darf auf jeden Fall schon mal kein OS benutzen, das Google mit an Bord hat. Was bleibt dann? Naja, wir haben zum Beispiel Huawei mit dem Harmony OS. Da fließen keine Daten an Google. Aber es fließen natürlich Daten an Huawei. Also da muss man dann natürlich auch sehen, was ist besser. Ich habe ja schon gesagt, ja klar, wenn Daten an eine Firma fließen, die außerhalb der eigenen Jurisdiktion sind oder nicht habhaft sind, ist es besser, als wenn eben Daten an ein Land fließen, das mit dem eigenen Land zusammenarbeitet. Ja, weil im Prinzip, wenn das außerhalb von diesem Land ist, ist es erstmal egal, ja. Gegen die Spammer muss man sich natürlich wehren, ganz klar, da muss man aufpassen, sicherlich. Aber grundsätzlich spielt es eben keine Rolle, wenn es keine Zusammenarbeit gibt. Also das heißt, wenn die Behörden in China irgendetwas feststellen, was denen nicht passt, dann wird es keine Konsequenzen haben für denjenigen hier in Europa. Wenn aber die US-amerikanischen Dienste etwas feststellen, wo denen nicht passt, dann ist man sehr wohl habhaft in Europa. Das hat man schon deutlich gesehen, ja, und sitzen auch einige Menschen deswegen in Haft mittlerweile. Ein Bekannter kennt ihr ja schon, ein großer, ja. Und einer wird von der Auslieferung immer noch bedroht, ja. Andere konnten ins Exil nach Russland flüchten, das muss man sich vorstellen. Also von daher ist es definitiv so, dass es nicht so schlimm ist, wenn eine nicht befreundete Nation die Daten bekommt, als wenn eine befreundete Nation die Daten bekommt. So, das kann man mal generell sagen, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch das die Vertrauensbasis und das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Prinzipiell kann ich bisher, auch wenn vieles bedenklich ist, kann ich prinzipiell nichts Negatives gegen Google an sich sagen, was den Umgang mit Daten betrifft. Trotz aller Unkenrufen, trotz aller Skandalrufen, ja, es ist mir kein Fall bekannt, wo Google tatsächlich Daten in einer Form missbraucht hat, die irgendwie relevant für den Benutzer gewesen wären. Im Gegenteil sogar, die Sicherheitsvorkehrungen bei Google sind recht groß. Von daher ist es für unbedarfte Benutzer immer noch empfehlenswert, ja, die Daten lieber bei Google abzulegen, als bei irgendjemand anderen, beim Kleinhersteller beispielsweise, weil man da nicht mehr diese große Kontrolle der, der ganzen Organe hat. Ja, also, wie soll ich das ausdrücken? Ich kann mich immer an diese Sachen erinnern, ja, die kleinen Chat-Server-Betreiber damals, die IRC-Betreiber, ja, die dann lustig die ganzen privaten Nachrichten mitgelesen haben. Kein Hahn hat danach gekräht, ganz klar, weil da gibt es ja keine wirklichen Kontrolle. Ein Datenschutzbeauftragter muss ein Unternehmen erst haben, mit, wenn er so und so viel Kunden bzw. so und so viel Mitarbeiter hat. Ja? Und dann ja, können so manche Entwickler eben machen, was sie wollen. Auf die Sicherheit muss man dann selbst achten, beispielsweise mit Verschlüsselung etc. Ja? Bei Google, muss ich sagen, wäre so ein Vorgehen ja undenkbar, ja, denn da würden von verschiedenen Überwachungsorganen innerhalb der Firma und auch außerhalb der Firma so massiv dagegen gesteuert werden, dass das wohl kaum unbemerkt bleiben würde. Ja. Das muss man immer bedenken. Also klein heißt nicht unbedingt besser. Ja. Es ist wirklich eine schwierige Geschichte. Definitiv, aber auf jeden Fall kommt eben hier Heise zu dem Schluss letztendlich, dass es nur ein einziges System gibt, das wirklich, wo die jetzt getestet haben, dass wirklich keine Daten hier an Google bzw. an irgendwelche anderen Dinger schickt. Ja. Das war das iOS. Ich habe geguckt, welche Geräte unterstützt werden und welche Geräte man dort kaufen kann mit diesem OS. Dann war die Sache natürlich für mich gegessen. Also, sorry. 10 Jahre in die Vergangenheit? Nö, kein Bock drauf. deswegen, also, ja. Ne? Ich meine, Samsung tut eigene Daten noch abziehen. Xiaomi, Huawei, Realme, alle ziehen auch selbst noch Daten ab, meistens noch zusätzlich zu Google. Ja, das muss einem auch bewusst sein, aber naja, letztendlich ist es einfach eine Abwägung. 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Irgendjemand kriegt immer Daten. Ein guter Ansatz ist schon mal, alles lokal zu speichern, auf dem Smartphone und Backups zu machen, daheim. Dann bleibt es zumindest mal größtenteils lokal. Ja, kein Backup-Funktion nutzen, zum Beispiel von Videos, Fotos und so weiter auf Google. Das ist schon mal ein riesen Schritt, ja, oder auch irgendwo anders da, ja. Und kein iPhone haben, denn dann spielt es ja keine Rolle mehr, ob das nur lokal gespeichert ist, weil auch lokal wird ja jetzt dann durchsucht werden. Ne? Eine neue Dimension von Spionage auf dem Gerät. Also ihr müsst die Daten noch nicht mehr in die Cloud legen. Jetzt wird euer Gerät schon ausgespioniert, was ihr lokal auf dem Gerät gespeichert habt. Das ist übel, übel, übel. Aber ehrlich gesagt, wer weiß, ob das nicht bald auch bei anderen Herstellern dann eben Standard wird. Und Apple ist halt eben wie Google im Fokus. Ja. Aber die kleineren Firmen, beziehungsweise in Anführungszeichen kleineren Firmen, halt Xiaomi, Huawei, ob die das zum Beispiel dann machen, das wird man erst sehr viel später erfahren, wenn die sowas planen. Da ist eben der Fokus nicht allzu arg drauf. Ja, doch, vielleicht bei Huawei. Die dürfen ja noch nicht mal einen Pups machen, ohne dass es im Westen der Presse steht, so von wegen so, wow, Wahnsinn, das ist eine neue Gefahr, ja, für alle unsere Netze und überhaupt, ne, da müssen wir sofort wieder, ne, verbieten, ne, keine Pupse mehr von Huawei. Ja. Naja. Gut. Damit sind wir auch durch mit den Themen und deswegen komme ich jetzt auch zur App der Woche. Und eigentlich war was ganz anderes geplant. Diese App ist aber noch nicht erschienen, beziehungsweise sie ist schon erschienen. Aber der Server ist noch nicht online und deswegen will ich das auch gar nicht verraten. Ich habe eigentlich gehofft, dass es noch funktioniert bis zur Sendung, aber leider geht es eben nicht. Und von daher weiß ich zwar schon, was nächste Woche wahrscheinlich App der Woche wird, ja, aber für diese Woche musste ich noch schnell was anderes suchen. Und da bin ich mal wieder auf eine AR-App aufmerksam geworden, ja, die man hier so mit solchen virtuellen YouTubern, ja, benutzen kann, die von der Firma, wie heißen die nochmal, Holio irgendwas, bla bla bla, genau, genau, jedenfalls die App heißt Hololi, genau, Hololi, übersetzt, und es ist eine AR-YouTuber-Kamera. Da könnt ihr nämlich von dieser Firma entsprechend verschiedene virtuelle YouTuber einblenden und damit Bilder machen in einer realen Umgebung. Ja, das kennt man ja schon. Ja, früher gab es, also es gibt viele Miku Hatsune AR-Kamera-Apps, ja, und auch Google hat ja verschiedene AR-Kameras, ja, wo man zum Beispiel mal einen Star Trooper oder sonst was in die Realität holen kann. Und hier ist es eben, sind es eben virtuelle YouTuber, die man dann eben in Gruppenfotos so einbinden kann oder die auf ja, Plätzen oder sonst irgendwas abfotografieren kann. Und da gibt es jede Menge zur Auswahl. Das hat mich sehr überrascht. Ja, ist ein bisschen versteckt. Ja, diese Auswahlmöglichkeiten müssen in die Kamerafunktion gehen. Dort könnt ihr dann entsprechend erstmal diese verschiedenen YouTuber auswählen. VTuber. und dann eben dort damit einen Screenshot machen. Ja, natürlich könnt ihr auch mal probieren, ein Selfie, ja, dann kann man verschiedene Posen auswählen, auch im Sitzen, was ich ganz cool finde. Ja, da kann man auch sich auch mal, was weiß ich, eine virtuelle YouTuberin auf den eigenen Stuhl setzen lassen, an den eigenen Computer, ja, das kommt immer cool. Ja, also das, ich finde es faszinierend, man kann damit richtig lange herumspielen und ja, wenn es auch jetzt nicht unbedingt die umfangreichste App ist, also man hat relativ wenig Möglichkeiten zur Veränderung, aber ich würde sagen, das ist schon recht gut ausreichend durch die verschiedenen Posen und viele verschiedene VTuber, die man auswählen kann. Ja, von daher finde ich Hololi eigentlich ganz gut gemacht und deswegen auch App der Woche. Vorsicht, Japanisch. Also es gibt kein Englisch, es gibt nur Japanisch. Die Bedienung ist zwar recht einfach, so dass ihr euch über die Icons durchaus weiter klicken könnt, ohne dass ihr Japanischkenntnis habt. Hilft natürlich. Vor allem bei den Settings, ja. Also da ist man natürlich aufgeschmissen, ne, ohne Japanischkenntnisse. Aber App starten, auf das Kameramodul klicken, YouTuber auswählen und dann seht ihr schon, was los ist, ja. Dann erscheint dieser YouTuber und dann könnt ihr unten noch die Posen auswählen. Ist alles ziemlich selbsterklärend. Und es ist deswegen trotzdem App der Woche, ja, Hololi. Ja, ich hoffe, die findet ihr auch. Ich guck mal, wenn ich das hier eingebe. Wenn nicht, müsst ihr wirklich über den Link gehen. Doch, wenn ihr Hololi eingibt mit Hololy, ja, dann seht ihr als erste App hier, zumindest ich sehe die jetzt als erste App, diese YouTuber-App, die heißt, naja, also ist mit japanischen Schriftzeichen, ist tatsächlich Hololi. Ja, also Hololi. Ja. Und ja, das ist auch dann der Name. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast und wie immer findet ihr die Shownotes in eurem Podcast-Player irgendwo, ne? Müsst ihr die runter draufklicken und dann werden die irgendwo ausgeklappt und dort findet ihr die Links und Informationen zu der heutigen Sendung. Ja. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich hoffe, ich konnte euch mit dem Fairphone-Bericht ein bisschen Infos geben, was ist jetzt eigentlich mit der Nachhaltigkeit, ja, was nicht. Auf jeden Fall vielen Dank, wie gesagt, dass ihr zugehört habt, und ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.